Zähne dieser Faust erschlafft. Kommen bei uns, dass wer stets gefehlt hat, vom Königsschusse ausgeschlossen und ein wenig gehänselt wird. Stets gefehlt? Wer? Wer hat das? Es ist freilich arg, wenn der Bauer einmal über den Jäger kommt, aber frag ihn nur selbst. Ich kann's nicht leugnen. Ich habe nie getroffen. Dank Samuel. Max. Max ist's möglich. Du sonst der beste Schütze weit und breit. Seit 4 Wochen bringst du keine Feder mehr nach Hause. Und auch jetzt? Glaube mir, Kamerad, es ist, wie ich gesagt habe. Es hat dir jemand einen Weidmann gesetzt, und den musst du lösen. Oder du triffst keine Kammer. Geh nächsten Freitag auf einen Kreuzweg und ziehe mit dem Ladeschock oder einem blutigen Degen einen Kreis um dich und rufe dreimal die großen Jäger. Schweig! Dich kenne ich! Bist ein Tagedieb, ein falscher Würfler! Hüte dich oder lass auf der Stelle deinen Abschied! Mach du, Max, zieh dich vor. Bin dir wie ein Vater gewohnt. Aber wenn du morgen beim Probeschuss fehltest, müsste ich dir doch das Mädchen versagen. Morgen? Morgen schon? Was ist denn das eigentlich mit dem Probeschuss? Schon viel haben wir gehört davon. Ja, aber noch hat uns niemand die rechte Bewandtnis zu sagen. So erklärt es uns doch, Herr Kuhn. Ja. Meinetwegen, zum Hoflager kommen wir noch zeitig genug. Mein Urgroßvater, der noch im Forsthause abgebildet steht, hieß Kuno, wie ich, war fürstlicher Leibschütz. Einst bei einer Jagd trieben die Hunde einen Hirschen heran, auf welchen ein Mensch angeschmiedet war. So bestrafte man in alten Zeiten die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten und er versprach demjenigen, welcher den Hirschen erlege, ohne den Missetäter zu verletzen, eine Erbförsterei und zur Wohnung das nahegelegene Jagdschlösschen. Der wackere Leibschütz besann sich nicht lange, legte an, der Hirsch stürzte und der Wilddieb blieb unversehrt. Also davon schreibt sich der Probeschuss. Ja, nun weiß man's doch. Hört doch das Ende. Es ging damals wie heute, dass der böse Feind immer Unkraut unter den Weizen sät. Kunos Neider wussten es an den Fürsten zu bringen, der Schuss sei durch Zauberei geschehen. Kuno habe nicht gezielt, sondern eine Freikugel geladen. Freikugeln? Freikugeln? Das sind Schlingen des bösen Feindes. Sechse treffen, aber die siebente, die gehört dem Bösen. Er kann sie hinführen, wohin es ihm beliebt. Einfach rein, nichts als Naturkräfte. Aus diesem Grunde machte der Fürst bei seiner Stiftung auch noch den Zusatz, dass jeder von Kunos Nachfolgern zuvor einen Probeschuss ablegen muss. Auch will es das herkommen, dass der junge Förster an demselben Tag mit seiner Erwählten getraut wird. Doch nun genug, wir wollen uns wieder auf den Weg machen. Du, Max, könntest zu Hause noch nachsehen, ob alle Treibleute angekommen sind. Nimm dich zusammen. Noch vor Sonnenaufgang sehen wir uns beim Hoflager. Oh! Kraft bewusst, trotzdem wechsel thank you. Schicksal. wieder herum. Ist das mein Dank? Es fiel mir unterwegs ein guter Rat für dich ein. Ich kann's nicht verschmerzen, dass du zum Spott der Bauern geworden bist. Teufel, die mögen gelacht haben. Aber süfts, schlag es aus den Gedanken, Bruderherz. Wie was? Bier hast du, das taugt nicht zum Sorgenbrecher. Hey, Wein! Wein, zwei Becher! Kamerad! Und kostet mich den letzten Heller, ich kann dich nicht so traurig sehen. Du musst mit mir trinken. Lass anfangen. Damit verschone mich. Mein Kopf ist ohne dich schon wüst genug. So, Freundchen, da brauchst du wenig. Hilf zu, sage. Du da! Mit wem redest du? Ich? Mit niemand, ich sagte so, Freundchen, weil ich dir einschenke. Ich mag aber nichts. Unser Herr Förster soll eben auf die Gesundheit deines Lehrherrn wirst noch mittrinken. Nun, das heißt. Nun lass uns einen singen! Meine Bitte. Was soll ich damit? Geduld. denn nicht. Da! Ich und Arno, schieß! Ach, bist dein Arm, siehst du schon ganz düster? Und der Vogel schwebt wie ein schwarzer Punkt in der Luft. Bis ins Teufel, Schlorosnamen! Der größte Stein aller Welt des Lebens. Was für Wälle! Und die herrliche Frucht gleich oder Flügel ganz dicht verletzt. Victoria! Das will ich bei dem Bau in Respekt setzen, das wird Agathe erfreuen. So, Kamerad, dies als Siegeszeichen. Was magst du? Wird mir's doch ganz schaulich. Kaspar, was hast du geladen? Was war das für eine Kugel? Gar keine Kugel. Eine trächtige Blindschleife, die trifft einmal. Kaspar, ich beschwöre dich. Kaspar, ich bring dich um. Was war das für eine Kugel? Lass mich los! Wo hast du die Kugel her? Bist du oder stellst du dich nur so einer Fahrt? Wüsstest du wirklich nicht, was eine Freikugel sagen will? Ach, albernes Geschwätz. Da lernt man's doch besser mit dem Kriegsvolk. Wie kämen die Scharfschützen zurecht, die ihren Mann aus dem dicksten Pulverdampf herausschießen? Doch zu so etwas bedarf freilich anderer Künste, als bloß zu zielen und loszudrücken. Hast du noch mehr solche Kugeln? Es war die letzte, sie haben gerade ausgereicht. Gerade ausgereicht? Wie verstehst du das? Weil sie in dieser Nacht zu bekommen sind. In dieser Nacht? Ja. Schaff mir so eine Kugel. Wie raus du brauchst. Wie rankt man sie? Das will ich dich lehren. Seit Punkt 12 Uhr in der Wolfsschlucht. Um Mitternacht? In der Wolfsschlucht? Nein, die Schlucht ist verrufen. Um Mitternacht öffnet sich die Pforte der Hölle. So mach dich morgen zum Landesgespeck. Verlieh die Försterei und der Garte. Nein, an solche Dinge darf ein braver Jäger nicht denken. Hey! Also nur durch fremde Gefahr möchtest du dein Glück erkaufen. Glaubst du, dann wäre deine Schuld geringer? Glaubst du, diese Schuld lasse nicht schon auf dir? Glaubst du, diese Ader sei geschenkt? Wenn du recht hättest. Undank ist der Welt Lohn. Um Agathe zu trösten, wagtest du den Schuss. Sie zur Werbel fehlt es ihr ein Mut. Elender, Mut habe ich. So bewähre ich. Das Mädchen auf dich versessen. Sie kann nicht ohne dich leben. Sie wird verzweifeln. Du wirst allen Menschen einen Spott herumschleichen. Vielleicht auch Verzweiflung. Sag mir, bei Agathes Leben? Ich komme. Schweig gegen jeder Mann, es könnte dir und mir Gefahr bringen. Ich erwarte dich nur 12. Glock 12. Ich komme. Geister, wie du kein Schmied. Thank you.